Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter, er fragte, warum die Menschen in Israel das Sprichwort benutzen, dass die Kinder leiden, weil die Väter saure Trauben gegessen haben. Dritter, Gott schwor bei seinem Leben, dass niemand in Israel dieses Sprichwort in Zukunft noch einmal verwenden darf. Vierter, er erklärte, dass ihm alle Menschen gehören, weshalb nur die Person sterben muss, die tatsächlich eine Sünde begeht. Fünfter, wenn ein Mann gerecht ist und sich bemüht, nach dem Gesetz und der Gerechtigkeit zu handeln, ist er ein guter Mensch. Sechster, er nimmt nicht an Opfermahlzeiten für Götzen teil und respektiert die Ehe seines Nächsten, indem er keine fremden Frauen berührt. Siebter, er unterdrückt niemanden, gibt Pfänder für Schulden ehrlich zurück und hilft den Hungrigen sowie den Menschen ohne Kleidung. Achter, er verleiht sein Geld nicht gegen hohe Zinsen, hält sich von Unrecht fern und entscheidet bei Streitigkeiten immer fair. Neunter, weil er nach meinen Regeln lebt und meine Gesetze treu befolgt, wird er sicher am Leben bleiben, sagt Gott der Herr. Zehnter, wenn dieser Mann jedoch einen gewalttätigen Sohn hat, der Blut vergießt oder andere schwere Verbrechen begeht, elfter, und dieser Sohn nicht wie sein Vater handelt, sondern stattdessen Götzen anbetet und die Ehe anderer Menschen zerstört, zwölfter, dann unterdrückt er die Armen, begeht Erpressung und gibt Pfänder nicht zurück, während er abscheuliche Dinge tut. 13. Da er Zinsen verlangt und Böses tut, wird er nicht am Leben bleiben, sondern muss für seine Taten sterben. 14. Wenn dieser böse Mann aber einen Sohn hat, der alle Sünden seines Vaters sieht und sich entscheidet, nicht so zu handeln, 15. dann wird dieser Sohn keine Götzen anbeten und die Ehefrauen seiner Nachbarn in Frieden lassen. 16. Er wird niemanden ausbeuten, sondern den Hungrigen Brot geben und den Bedürftigen Kleidung schenken, ohne Pfänder zu behalten. 17. Da er sich vom Unrecht fernhält und Gottes Gesetze befolgt, wird er wegen der Schuld seines Vaters nicht sterben. 18. Sein Vater hingegen muss sterben, weil er andere Menschen grausam behandelt und in seinem Volk nur Schlechtes getan hat. 19. Obwohl ihr fragt, warum der Sohn nicht mitbestraft wird, bleibt er am Leben, weil er gerecht und gesetzestreu gehandelt hat. 20. Nur wer sündigt, soll sterben, denn weder der Sohn noch der Vater tragen die Verantwortung für die Schuld des anderen. 21. Wenn ein böser Mensch jedoch seine Sünden bereut und beginnt, nach Gottes gerechten Gesetzen zu leben, wird er nicht sterben. 22. Seine früheren Vergehen werden ihm nicht mehr vorgeworfen, da er sich für ein gerechtes Leben entschieden hat. 23. Gott fragte, ob er wirklich Freude am Tod eines bösen Menschen habe, oder ob er nicht lieber möchte, dass dieser umkehrt. 24. Wenn ein gerechter Mensch jedoch aufhört, Gutes zu tun und schwere Sünden begeht, wird seine frühere Gerechtigkeit nicht mehr zählen. 25. Die Israeliten behaupten, Gottes Handeln sei ungerecht, aber in Wirklichkeit ist ihr eigenes Verhalten nicht in Ordnung. 26. Wenn ein guter Mensch sich zum Bösen wendet und Unrecht begeht, muss er für dieses neue Verhalten sterben. 27. Wenn aber ein böser Mensch sein Leben ändert und das Richtige tut, wird er seine Seele durch Gerechtigkeit retten. 28. Er wird am Leben bleiben, weil er seine Fehler erkannt hat und sich von seinen Sünden abgewendet hat. 29. Obwohl Israel Gottes Gerechtigkeit anzweifelt, sind es ihre eigenen Wege, die nicht fair und richtig sind. 30. Deshalb wird Gott jeden nach seinen Taten richten und fordert das Volk auf, sich von allen Sünden abzuwenden. 31. Sie sollen ihre alten Fehler hinter sich lassen und sich um ein neues Herz sowie einen neuen Geist bemühen. 32. Gott möchte nicht, dass jemand stirbt, weshalb die Menschen umkehren sollen, damit sie wirklich leben können.